Endlich! Das Ziel der Verheißung liegt zum Greifen nahe. Die Mauern Jerusalems, hinter denen das Grab Christi auf seine glorreiche Befreiung aus den Klauen der Ungläubigen harrt. Die Reste des einst schimmernden Kreuzfahrerheeres belagern die heilige Stadt und setzen zum entscheidenden Sturmangriff an. Unter den wild entschlossenen Rittern aus dem christlichen Abendland der edle, aber schon reichlich angeschlagene Gottfried von Bouillon, auch Löwe von Lothringen genannt, und sein beutegieriger Bruder Eustachius. Endlich am Ziel, Bruder Eustachius. 3 Jahre sind wir durch das verfluchte Heidenland gezogen, haben den Durst, den Hunger und die wilden Seldschuken besiegt, um das heilige Grab unseres Herrn Jesus von den Ungläubigen zu befreien. Heute wird uns der Herr zum Lohn endlich den Sieg schenken. Gottfried, lieber Bruder, ich hoffe nicht nur auf Gottes Lohn, sondern auch auf reiche Beute. 3 Jahre endloser Strapazen liegen hinter uns. Hast du bereits vergessen, dass wir das Blut unserer Esel tranken, um im belagerten Antiochia nicht zu verdursten? Fast hätte uns vor der Burg Arca das tödliche Fieber hingerafft, und bei der Schlacht von Dorylaeon entkam ich nur durch Glück dem tödlichen Hieb eines Musulmanen. Da möchte ich schon mit Gold und Silber beladen in die lothringische Heimat zurückkehren. Still, Bruder! Spürst du nicht, wie die himmlischen Heerscharen an unserer Seite kämpfen, um die Ungläubigen zu zerschmettern? Ich sehe nur die Ritter Tankreds und Roberts von der Normandie eine Bresche in die Mauer schlagen, um sich schneller in der Schatzkammer des Felsendoms bedienen zu können. Schweig doch, Bruder! Du bist ein Ritter von Geburt und Geblüt! Da ziemt es sich nicht, wie ein hergelaufener Räuber nach Schätzen zu trachten. Du hast gut reden, Gottfried. Dich werden die Fürsten nach der Schlacht, falls dann von der Stadt Jerusalem noch etwas übrig geblieben ist, zum Hüter des heiligen Grabes einsetzen. Was aber bleibt mir, wenn ich nicht genügend Beute mache? Ruhm und Ehre. Danke, das füllt mir aber nicht den Magen und die Truhe schon gar nicht. Schluss jetzt! Kämpfe wie ein Ritter voran, Eustachius. Deus lo vult, Gott will es. So sei es. Vor allem muss ich den Rittern Tankreds und Roberts zuvorkommen, sonst bleibt kein Goldstäubchen mehr für mich. Und das kann Gott nun wirklich nicht wollen. Fast genau 900 Jahre ist es her, dass sich von Europa aus ein gewaltiges Heer von Kreuzrittern auf den Weg machte, um das heilige Grab in Jerusalem aus den Händen der Ungläubigen zu befreien. Papst Urban XI. Hatte zu diesem Kreuzzug aufgerufen. Dabei war es dem Oberhaupt der römischen Kirche im Grunde ziemlich gleichgültig, wer im fernen Jerusalem, das man ohnehin nur nach einer mehrmonatigen strapaziösen Reise erreichen konnte, das Sagen hatte. Ihm ging es vor allem um eine eindrucksvolle Machtdemonstration seiner einzig selig machenden Ecclesia Catholica mit dem Ziel, die abgefallene byzantinische Kirche wieder unter römischen Einfluss zu bringen. Denn das mächtige Heer der Kreuzritter, durchdrungen von heiligem Sendungsbewusstsein und jeder Menge Raufbolde und ungehobelter Gesellen, musste durch das Land der verhassten theologischen Konkurrenz, um nach Jerusalem zu gelangen. Wenn das nicht eine wunderbare Gelegenheit war, Unruhe im Osten zu stiften und verlorenen Einfluss zurückzugewinnen. Dabei hatte der Kaiser von Byzanz, Alexios, christliche Heere eigentlich nur zur Hilfe gegen die kriegerischen Türken gerufen. Und schließlich bedeutete dieser Aufruf zum Kampf auch eine völlige Abkehr von den Überzeugungen der christlichen Kirchenväter. Die hatten Waffengewalt und Blutvergießen streng verurteilt. In der Missionspflicht erblickten sie lediglich einen geistlichen Auftrag, bei dem jede Form von Gewalt ausgeschlossen sein sollte. Doch damit war es nun vorbei. Für Papst Urbans Machtspiele waren die Ritter wahre Gottesgeschenke. Und die ruhelos durch die Lande streifenden Herren warteten nur auf eine günstige Gelegenheit, ungestraft zu kämpfen, zu brennen, zu erobern und Beute zu machen. Denn Hemdlose, Hungernde und Darbende gab es nicht nur unter den kleinen Leuten, sondern auch unter den großen Herren. Und es gab viele arme Ritter. Meist die zweit- und drittgeborenen Söhne aus gutem Hause, für die es aber oft wenig zu erben gab. Die betrachteten es ihrerseits als Gottesgeschenk, wenn sie nun auf ein höheres Kommando hin losziehen durften, um, wie sie hofften, fantastische Reichtümer zu erwerben. Das gelang freilich nur ganz wenigen. Die meisten endeten jämmerlich auf den Hochebenen Anatoliens oder in den Wüsten Palästinas. Als sich die europäischen Ritter vor Jerusalem sammelten, war von dem ehemals 100.000 Mann starken Heer mehr als jeder Zweite verdurstet, erschlagen oder verhungert. Als die abendländischen Ritter dann mit dem Mut der Verzweiflung Jerusalem stürmten und in die Stadt wie eine Horde Barbaren einbrachen, richteten sie ein entsetzliches Blutbad an. Sie hieben ohne Gnade alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellte. Ob Muselmann, Jude oder Christ, sie machten keine Unterschiede. Bis zu den Knöcheln warteten sie im Blut. Wer waren die Ritter nun wirklich? Beutegierige, ungehobelte Haudraufs und wüste Landsknechte? Oder edle Männer, durchdrungen von dem Wunsche, sich vor Gott, dem Papst, ihrem König oder im Kampf mit Gleichgesinnten auszuzeichnen? Streng genommen waren Ritter alle zu Pferde kämpfenden Krieger von höherem Stande, die sich durch besondere Ideale und Lebensformen auszeichneten. Hören wir, wie eine Mutter namens Duoda im Jahre 843 ihren Sohn ermahnte, seinem Lehnsherrn, Karl dem Kahlen, die Treue zu halten. Diene nicht so, dass du nur äußerlich deinem Herrn wohlgefällst, sondern erhalte ihm eine makellose und unwandelbare Treue an Leib und Seele. Deshalb ermahne ich dich, mein Sohn, dein Leben lang mit Leib und Seele getreu deine Pflicht zu tun, dass man dir doch nie die Narrheit der Untreue vorwerfen möge, dass doch niemals das Böse in deinem Herzen keime, so dass du etwa deinem Herrn in irgendeiner Sache untreu werden könntest. Ich glaube nicht, dass ein Verrat von deiner Seite oder von der Seite derer, die mit dir dienen, zu befürchten ist. Du aber, mein Sohn Wilhelm, der du aus ihrem Stamme bist, sei deinem Herrn gegenüber, wie ich schon gesagt habe, aufrichtig und aufmerksam. Sei ihm nützlich und halte dich stets bereit, ihm zu dienen. Und immer, wenn es um die Macht des Königs geht, setze dich mit aller Besonnenheit, die Gott dir gegeben hat, sowohl innerhalb als auch außerhalb seines Territoriums, für seine Sache ein. Lies die Lebensgeschichten oder Aussprüche der heiligen Väter von einst und du wirst Aufschluss darüber finden, wie du deinem Herrn dienen und ihm in allen Dingen treu sein sollst. Und wenn du dich unterrichtet hast, mühe dich, die Befehle deines Herrn getreulich auszuführen. Richte deine Augen auch auf die, die größte Treue beweisen, indem sie unablässig dienen. Und lerne von ihnen, wie man dienen soll. Litaneiartig werden die Begriffe Treue und Dienen wiederholt. Hohe Ideale, denen sich ein Ritter verpflichtet fühlen musste. Was soll ich über die Ritter anderes sagen? So formulierte rund 200 Jahre später ein italienischer Bischof sein Ritterideal, als dass sie in treuem Dienst für ihre Herren und vor allem für die Verwalter des Reiches so für die weltliche Macht kämpfen müssen, dass sie sich nicht gegen den christlichen Glauben wenden, wobei sie immer die göttliche Wohltat im Gedächtnis halten müssen, dass die ersten Gläubigen im Römischen Reich lebten. Gott hat gezeigt, dass er an diesen Menschen ein Wohlgefallen hatte, indem sie die Gnade des Heiligen Geistes empfingen, bevor sie vom Wasser der Taufe berührt worden waren. Es ist die besondere Sache der Ritter, ihren Herren ergeben zu sein, nicht nach Beute zu streben, zum Schutz des Lebens ihrer Herren das eigene Leben nicht zu schonen, für das Wohl der Respublika bis zum Tode zu kämpfen, Schismatiker und Ketzer zu bekriegen, Arme, Witwen und Waisen zu verteidigen, die gelobte Treue nicht zu brechen und ihren Herren nicht meineidig zu werden. Denn es ist kein geringes Verbrechen, einen Meineid zu schwören. Die römischen Gesetze zeugen dafür, dass Meineidige in schlechtem Rufe stehen. Und das zweite der 10 Gebote lautet, du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen. Die Ritter sollen also Acht geben, dass sie sich nicht aus einer teuflischen Eingebung heraus gegen ihre Herren zu verschwören wagen. Denn die Gesetze der Welt verurteilen Verschwörer zum Tode. Und die kirchlichen Regeln der heiligen Väter erklären sie für ausgeschlossen aus dem Gottesreich. Magnanimus, ingenuus, lagifluus, egregius et strenuus. So hat ein Ritter laut dem Kardinallegaten zu sein, der 1247 den jungen König Wilhelm II. Zum Ritter weihte. großmütig im Unglück, frei von Geburt, großzügig im Reichtum, vorbildlich in der Höflichkeit und stark im männlichen Mut. Zu diesen Tugenden kamen noch weitere Forderungen, die der Kardinal dem angehenden Ritter vorlas. Zuerst mit frommer Andacht täglich die Messe hören, für die katholische Kirche furchtlos das Leben einsetzen, die heilige Kirche mit ihren Dienern von allen Feinden erretten, Witwen und Waisen in der Not beschützen, ungerechte Kriege vermeiden, ungerechte Belohnungen zurückweisen, für die Befreiung jedes Unschuldigen zu einem Zweikampf antreten, Turniere nur zur militärischen Übung besuchen, dem Kaiser oder seinem Stellvertreter ehrerbietig in weltlichen Dingen gehorchen, den Staat in seiner Macht ungeschwächt lassen, die Lehnsgüter des Reiches nicht veräußern und untadlich vor Gott und den Menschen in dieser Welt leben. Zum ersten Mal traten die Ritter in Südfrankreich in Erscheinung. Diese Chevalier oder Reiter waren Männer, die es als ihre wichtigste Aufgabe sahen, sich tapfer zu schlagen und Ruhm und Ehre anzuhäufen. Kämpfen war der Beruf des Ritters. Hoch angesehen in der Gesellschaft rangierte er hinter dem Adel und dem Klerus gleich an dritter Stelle. Der Vergleich zu hochbezahlten Tennisprofis unserer Tage ist vielleicht gar nicht einmal so weit hergeholt. Auch die ziehen von Turnier zu Turnier, von Stadt zu Stadt. Allerdings werden diese modernen Gladiatoren natürlich weitaus lukrativer belohnt als die Ritter im Mittelalter. Die wackeren Kämpfen von damals mussten sich oft schon mit dem huldvollen Kopfnicken einer Burgschönheit als Lohn zufrieden geben, obwohl sie bei den Turnieren ja ihre Knochen und manchmal auch ihr Leben riskierten. Mitunter fiel die Belohnung zwar auch reichlicher aus, meist aber nicht. Denn nicht um Geld und Gut ging es, sondern um hohe Minne, die Werbung ohne Aussicht auf vollen Liebeslohn um eine edle Frau, die in der Regel schon vergeben, wenn nicht gar verheiratet war. Es war ein streng stilisiertes Spiel, aber ein Spiel mit dem Feuer, von dem bekanntlich das Sprichwort weiß, dass sich schon mancher daran verbrannte. Während ein begabter Tennisspieler heutzutage nur ein wenig Talent und einen Satz Schläger braucht, um sich nach oben zu kämpfen, kostete die Ausrüstung eines Ritters zu Beginn des ersten Jahrtausends ein kleines Vermögen. Mindestens so viel wie heute eine Edelkarosse mit Sternen. Da musste schon von Haus aus Geld da sein, um den männlichen Nachwuchs auch standesgemäß zum Ritter ausrüsten zu können. Nicht ganz wenig kostete auch das glanzvolle Fest, das für einen angehenden Ritter zu seiner Weihe, der sogenannten Schwertleite, veranstaltet werden musste, mit schönen Frauen, Wein und Tanz. Zwar verfügten die meisten Ritterväter über Grundbesitz, den sie als Lehen vergeben hatten und damit über Einnahmen, doch so mancher Burgherr musste schon seufzend den Taler umdrehen, damit er eine kunstvolle Rüstung für den Sohn in Auftrag geben konnte. Dem Tatendrang der jungen Heißsporne waren dann aber keine Grenzen gesetzt. Der kühne Ritter aus dem Mittelalter sattelte sein Schlachtross und zog frohgemut in die Ferne, um Ruhm und Ehre für sich zu erwerben und der Familie möglichst keine Schande zu machen. »Was ist eigentlich der Sinn deines Daseins?« wurde einst ein Ritter gefragt. Die Antwort? »Ich bin ein Ritter und reite aus, einen Mann zu suchen, der bewaffnet ist wie ich und mit mir kämpfen will. Wenn er mich schlägt, erhöht das seinen Ruhm. Besiege ich aber ihn, dann erhöht das meinen Ruhm und ich werde angesehener als je zuvor.« Aus diesem schlichten Stoff wurden offensichtlich schon damals Helden gemacht. Wahrscheinlich aber waren viele brave Rittersleute froh, wenn sie gerade nicht für ihren König in den Krieg ziehen mussten, sondern bei nicht ganz so lebensgefährlichen Turnieren durch ihren Mut und ihre Behendigkeit glänzen konnten. Außerdem war das immer eine gute Gelegenheit, sich an der reich gedeckten Tafel des Veranstalters zu laben und durch Musik, Tanz und allerlei künstlerische Darbietungen erfreut zu werden. In Frankreich fanden solche Turniere schon in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, in Deutschland erstmals im Jahr 1127 in Würzburg statt. Das war ein Erproben der eigenen Stärke und ein Sport zugleich. Ein Treffen von alten Kampfgefährten mit raubeiniger Fröhlichkeit. Turniere konnten nur an den großen Höfen, nicht auf den engen Burgen stattfinden. Im späteren Mittelalter dann wurden die Städte zu bevorzugten Turnierorten. Doch irgendwann arteten die Turniere zu profanen Volksfesten aus, wie ja auch das berühmte Münchner Oktoberfest, einmal eine Feier anlässlich der Vermählung des bayerischen Thronfolgers mit einer sächsischen Prinzessin war und jetzt zur größten Sauforgie der Welt geraten ist. Das ritterliche Turnier war ein Wettkampf nach festen Regeln, die sich im Laufe der Zeit herauskristallisierten. Seine Ursprünge lagen im alten Kampfspiel als Übung für den Ernstfall, den Krieg. Vergleichbar vielleicht den heutigen Manövern. Besonders zu Beginn glichen die Gruppenkämpfe noch sehr einer wirklichen Reiterschlacht, und so manch unglücklicher Ritter hauchte schon bei dieser Gelegenheit frühzeitig sein Leben aus. Das war einfach Pech, denn bei diesen Kämpfen ging es eigentlich nur um den Sieg und nicht, wie bei der Fehde, darum, dem Gegner ernsthaft Schaden zuzufügen. Oft wurde auch mit stumpfen Waffen gekämpft. Dennoch gab es zahlreiche Verletzungen, vor allem Quetschungen und Brüche. Unter den Kampfformen sind zwei besonders erwähnenswert. Neben den Buhurt, den Gruppenschaukampf, nach dem Vorbild einer Reiterschlacht, trat erst später der Tjost, ein mit der Lanze geführter Zweikampf zu Pferde. Wurde der Gegner abgeworfen, so setzte man den Kampf mit dem Schwert fort, bis einer aufgab. Friedlichere Varianten, bei denen es galt, im Vorbeiritt mit der Lanzenspitze einen Ring von einer Stange aufzuspießen oder einen Pfosten zu treffen, dessen Drehungen gezählt wurden, sind jüngeren Ursprungs. Denn auch im Mittelalter ging man mit der Zeit. Und welcher Ritter wollte sich schon gern die Knochen zerschmettern lassen, wenn die Aussicht auf Heilung höchst ungewiss war? Übrigens, die beliebte Redewendung, dass man für jemanden eine Lanze bricht, stammt natürlich aus jenen Tagen. Die Ritter wählten bestimmte Farben, unter denen sie zum Kampf antraten. Aus diesen Farben bildeten sich später Wappen, die auch heute noch sichtbares Zeichen einer vornehmen Abstammung sind. Siegelringe gelten in bestimmten Kreisen immer noch als Statussymbol. Das Schwert war die edelste und wichtigste Waffe des Ritters. Nur die besten Waffenschmiede beherrschten die Kunst, harten und zugleich bruchsicheren, das heißt elastischen Schwertstahl herzustellen. Die Damaszenerklingen, angeblich in Blut gehärtet, galten als die besten Klingen jener Zeit. Wer es sich leisten konnte, ließ den Griff kunstvoll verzieren. Prunkschwerter, wahre Meisterwerke mittelalterlicher Handwerkskunst, waren außerdem auch beliebte Gastgeschenke der Kaiser- und Königshäuser. Wie groß die Liebe der Ritter zu ihrer Waffe war, zeigt uns das Beispiel des sterbenden Heldes im Rolandslied. Er zerschlägt sein Schwert Durandal mit letzter Kraft an einem Felsen. Der Gedanke, die Waffe könne nach seinem Tod in die Hände eines anderen gelangen, ist ihm unerträglich. Manche Ritter hatten geradezu ein erotisches Verhältnis zu dem Schwert an ihrer Seite. Galten sie doch auch erst als vollwertige Männer, wenn ihnen während einer feierlichen Zeremonie, eben der Schwertleite, das Schwert umgegürtet wurde. Erhöre, so bitten wir dich, Herr, unsere Gebete und mache dieses Schwert, womit dein Diener sich zu umgürten wünscht, deiner wert, indem du es mit der rechten Hand deiner Majestät segnest, damit es zur Verteidigung und zum Schutz von Kirchen, Witwen, Waisen und allen, die Gott dienen, gegen die Wildheit der Heiden gereichen kann, und damit es anderen Feinden Angst, Schrecken und Entsetzen einflößt. Das berühmteste Schwert dürfte das legendäre Excalibur sein, das den gleichfalls legendären König Artus auf dem Schlachtfeld schier unbesiegbar machte. Rätselhaft, wie so vieles im Reich der Kelten, ist seine Herkunft. Der sagenhafte Zauberer Merlin soll ihm geheimnisvolle Kräfte verliehen haben. König Artus. Die edelsten und tapfersten Ritter saßen der Legende nach im 6. Jahrhundert an seiner Tafelrunde. Mit unerhörter Gerechtigkeit soll er im Keltenreich geherrscht haben. Alle waren sie tapfere, kühne Männer, die sich ewige Treue und Brüderlichkeit schworen und bereit waren, für das wunderbare Königreich Camelot zu sterben. Lancelot war der glänzendste in dieser Ritterschar. Er hatte nur das Pech, sich in die Königin Ginevra zu verlieben, die Gattin von König Artus. Aber diese Liebe hatte für die Nachwelt auch etwas Gutes. Schließlich wird Lancelot durch sie zu den großartigsten und aufopferndsten Heldentaten getrieben. Lancelots Liebe ist völlig selbstlos, steht sie doch im Dienst der angebeteten Geliebten. Da er aber von der Schändlichkeit seines ehebrecherischen Sehnens weiß, muss er in der Ferne seine Heldentaten verrichten und hoffen, dass dieser mühsam erworbene Ruhm zu der Angebeteten gelangt und ihre Liebe ihn schließlich irgendwann belohnen wird. Denn vor der Liebe, so lautete der Ehrenkodex der Ritter im Mittelalter, müssen alle anderen menschlichen Beweggründe zurücktreten, selbst das Streben nach Ehre. Was die angebetete Dame, die Herzensdame, auch befiehlt, es ist Gesetz, wie launenhaft sie immer sein mag. Prüfungen werden als Wonne erlebt. Heute würde man von einer bestimmten Form des Masochismus sprechen. Damals war das ritterliche Tugend. Aber eines wollen wir dabei nicht vergessen. Die ersten Benimmregeln wurden an den Höfen entwickelt. Das Adjektiv höflich stammt schließlich von Hof. Die Idealfigur eines kampfbereiten Ritters war ein beliebter Gegenstand in Kunst und Literatur. Im Ruotlied heißt es zum Aufbruch eines Ritters an den Königshof: Nur einer durfte mit ihm gehen, den er als Schildknapp ausersehen. Ihm schleppen sollt er den Reisesack mit mannigfacher Sachen pack. Von Kind an hatte den die Plagen und Mühen gelehrt, für ihn zu tragen. Auflud er rechts den Reisesack, des Herrn Schild links Huckepack. Mit seiner rechten fasste er den Köcher, unterm Schild den Speer. Und unter sich als Sattel trug er einen Futterbeutel groß genug. Der Herr in einem Panzer jedoch, dazu in einem Wams auch noch. Auf seinem Kopf trug er aus Stahl den Helm mit goldig glänzendem Strahl. Umgürtet war er mit einem Schwert, das bis zum Griff mit Gold bewehrt. Er hängte des Greifen Klaue krumm um seinen weißen Hals sich um. Nicht eine ganze Klaue, nein, halb ellenlang mocht sie nur sein. Wo's hinten breit war, war das Horn, und wo's ins Schmale lief nach vorn, verziert mit reinem Golde hell, mit Riemen von des Hirschen Fell. Es war zwar nicht wie Schnee so rein, doch durchsichtig wie Edelstein. Als er es blies, da gab sein Schall den allerbesten Widerhall. Der Mutter und dem ganzen Haus sagt er Valet und ging hinaus. Das Ross stand schwarz da wie ein Rabe, als ob man es gewaschen habe, mit Seife, das aber ganz und gar mit weiß punktiertem Schwarzen war. Dem Pferde hing mit dichter Strähne am Hals zur Linken eine Mähne. Mit Zaumzeug prächtig war's geschmückt, wie es den hohen Herrn entzückt. An seinem Sattel aber war nichts angehängt, das sah man klar, als nur ein Becher. Diesen hat ans Ledermann genäht und glatt mit duftigem Harze gebohnt, auf das das darin eingegossene Nass süß schmecke, dazu ein Kissen fein aus Purpurstoff gemacht und klein. Kaum hat er sich aufs Ross geschwungen, da ist es in die Höhe gesprungen. Als wär's erfreut und hoch ergötzt, dass sich sein Herr darauf gesetzt. Es sprang sein Hund geschwind im Lauf, bald hinter ihm, bald ihm vorauf. Ein Spürhund war's, es mocht auf Erden kein besserer gefunden werden. Es konnte nie verborgen sein, ein Wild vor ihm, ob es nun klein, ob groß es war, er kam ihm nur zu bald und schnell auf seine Spur. Kaiser Karl, den die Nachwelt den Großen nannte, der unumschränkte Herrscher des 9. Jahrhunderts, verkörperte das Ideal des Zeitalters, war das Vorbild der gesamten Ritterschaft. Unübertroffen waren sein Ruhm, seine Macht, seine richtungsweisende Politik. Im 12. Jahrhundert entstanden in Frankreich, Italien und Deutschland eine Reihe von Heldenepen, in denen sein ruhmreiches Leben verherrlicht wurde. Kaiser Maximilian I. von Österreich, der Habsburger, den sie den letzten Ritter nannten und damit seine edle Gesinnung meinten, beschloss 700 Jahre später endgültig diese Epoche. Aber er erwärmte sich schon mehr für Infanterie, Kavallerie und Artillerie als für altmodische Ritterschlachten. Nach ihm gab es noch den Prinzen Eugen, den edlen Ritter, der die Türken aus Südeuropa verdrängte und der sich auch mit einem Prunkpanzer porträtieren ließ, auch wenn er mit Sicherheit während des Türkenfeldzuges kein Schwert in die Hand genommen haben dürfte. Wer die Welt des Mittelalters verstehen will, die Welt der Turniere und der Ritter, muss sich sehr wohl auch mit der Rolle der Frau beschäftigen. Durch den paradiesischen Sündenfall und durch die in der Bibel befohlene Unterordnung unter den Mann wurde im Mittelalter ihr zweitrangiger Status in der Familie festgeschrieben. Von Emanzipation keine Spur. Auch wenn ein Mann seine Frau prügelte, drückte selbst die Kirche noch beide Augen zu. Frauen hatten zwar immer ihre kleinen Möglichkeiten, sich zu revanchieren, aber im Mittelalter wird es besonders schwierig für sie gewesen sein. »Lass die Henne nicht vor dem Hahn krähen«, sagt ein beliebtes Sprichwort in jener Zeit. Die Frau hatte also gefälligst den Mund zu halten und ihrem Mann bedingungslos zu gehorchen. Als Witwe ging es ihr dagegen wesentlich besser. Unabhängig konnte sie das Erbe verwalten und wurde meist als Vormund für die Kinder eingesetzt. Der Chronist Thomas von Stitei gibt freimütig die Äußerungen seiner verwitweten Großmutter wieder. Nach seinem Urteil eine Frau mit hervorragenden Eigenschaften. Bei Gott, wie kann es angehen, dass der Lohn der Witwen höher ist als der der Ehefrauen? Wo doch unser Witwenstand so viel besser und bequemer erscheint als unser Leben einer Verheirateten. Eine ganz außerordentliche Frau auf dem Höhepunkt des Rittertums war zweifellos Eleonore von Aquitanien. Sie lebte in der großen Zeit der höfischen Lyrik, wo im Süden Frankreichs die Troubadoure sangen, während im Norden mit Tristan und Isolde und den Werken eines Chrétien de Troyes die höfische Romanliteratur entstand. Eleonore hat sowohl in der Politik wie in der Literatur eine hervorragende Rolle gespielt. Ihr Einfluss erstreckte sich aber auch auf wirtschaftliche und soziale Bereiche. Sie heiratete zunächst den französischen König Ludwig VII., danach den englischen Herrscher Heinrich II. Kein Zweifel, dass sich über Eleonore die ganze damalige zivilisierte Welt das Maul zerriss. Ihre aufsehenerregende Affäre im fernen Antiochien mit ihrem Onkel Raimund von Poitiers würde heute über Jahre die Klatschspalten der Illustrierten füllen. Schließlich war sie damals schon mit dem bigotten Langweiler Ludwig verheiratet und alles andere als eine gefügige Ehefrau. Raimund wird von den Chronisten als groß, besser gewachsen und edler als alle seine Zeitgenossen geschildert. Im Waffenhandwerk und in der Reitkunst soll er die ritterliche Konkurrenz ebenfalls um Längen abgehängt haben. Und auch sonst stand er offensichtlich seinen Mann. Kein Wunder, dass die lebenslustige Eleonore, klug, gebildet und bildschön, dem Raubtiercharme ihres Onkels verfiel. Oder eher ihrer vielbesungenen Schönheit. Wer weiß das heute schon noch so genau. Jedenfalls war die Ehe mit dem Franzosenkönig Ludwig zerrüttet und wurde von der Kirche für nichtig erklärt. Daraufhin sah sie sich nach der besten Partie Europas um und ehelichte Heinrich, den englischen König, standesgemäß. Es waren aber nicht nur die Männergeschichten, die Eleonore zur überragenden Gestalt des Hochmittelalters machten, es war auch die Art, wie sie ihren angestammten Hof von Aquitanien führte. Dort, in Poitiers, erwuchs eine Heimstätte für Dichtung. Ihr Hof wurde zum Mittelpunkt des höfischen und ritterlichen Lebens. Sie, die Königin von England und Herzogin von Aquitanien, herrschte über einen Hofstaat von ergebenen Vasallen und Dichtern, die sie alle glühend verehrten. Die Mutter von 10 Kindern überragte ihre Umgebung durch ihre glänzenden Geistesgaben, ihre Liebe zur Literatur und zur gepflegten Sprache. Während der Jahre in Poitiers bot sie ihrem Mann Heinrich, einem notorischen Fremdgänger, entschlossen die Stirn, um die Rechte ihrer Kinder durchzusetzen. Und dies vor einem Hintergrund, wie nur sie ihm zu schaffen verstand, mit Troubadourmusik und höfischer Poesie, mit Festen wie am Hofe des sagenhaften Königs Artus und mit leidenschaftlichen und subtilen Diskussionen. Als sie hoch in den 80ern starb, hatte sie durch ihre Persönlichkeit und ihr Charisma eine ganze Epoche geprägt. Musik spielte, wir haben es bereits vernommen, eine große Rolle an den Höfen. Live-Musik, versteht sich. Schließlich gab es damals ja noch keine Dauerberieselung per Radio oder Fernsehen. Nicht nur bei den Mahlzeiten, auch beim Bade oder auf Reisen ließ man sich von Musikern begleiten. Musik sollte auch stimulierend, anregend auf die Gefühle wirken. Und sie gehörte neben dem Mahl natürlich zu einem mittelalterlichen Fest. Solche Feste boten auch Gelegenheit, Dichtungen anzuhören, zu tanzen und Schauspielern und Akrobaten zuzusehen. Auch der Minnesang, die Verherrlichung der Heldentaten, war ein adeliges Gesellschaftsspiel. Zur Unterhaltung am Hof gehörten daher als fester Bestandteil die Spielleute, die Possenreißer, Jongleure und Gaukler, die meist in auffällig bunter Kleidung auftraten. Die Begriffe deuten schon die Vielseitigkeit dieser Künstler an. Der Spielmann war Dichter und Geschichtenerzähler, der eigene und fremde Dichtungen vortrug. Er war Musiker, der mehrere oft selbstgebaute Instrumente beherrschte. Am beliebtesten waren Harfe, Laute, Fiedel und Flöte. Insgesamt waren 29 verschiedene Instrumente bekannt, darunter auch ein Glockenspiel aus einzelnen Glocken, eine Art Orgel, Hörner, Pauken und Zither. Der Spielmann war aber auch Schauspieler, Tänzer, Seiltänzer, Akrobat, Dompteur und Zauberer. Außerdem musste der Spielmann schimpfen und spotten. Er war gewissermaßen Vorläufer des Hofnarren, der erst im späten Mittelalter zu einer weit verbreiteten Institution wurde. Und schließlich war der Spielmann auch der erste Klatschjournalist. Zog er doch von Hof zu Hof und verbreitete als Informationsträger pikante, von den Hofdamen begierig erwartete Neuigkeiten. Mussten sie doch damals noch ohne die heute viel geschmähten, aber reichlich gelesenen bunten Blätter auskommen. Nur verdienten die damaligen Spielleute nicht annähernd so viel wie ein professioneller Klatschschreiber des 20. Jahrhunderts. Geringe Geldzahlungen sind verbürgt, Speisung und Herberge waren frei, mitunter gab es auch Kleidung, Instrumente, manchmal sogar ein Pferd und, ganz wichtig, Empfehlungsschreiben. Die Kirche blickte argwöhnisch auf diese bunten Gestalten. Für sie waren die Spielleute Diener des Teufels ohne Hoffnung auf das Seelenheil. Weibliche Spielleute und Tänzerinnen wurden den Dirnen gleichgestellt. Wohl weil viele Christen lieber dem Spielmann zusahen, anstatt dem Priester zuzuhören. Da hat sich bis zum heutigen Tag nicht viel geändert, auch wenn die Kirche mit ihren Urteilen mittlerweile etwas zurückhaltender geworden ist. Ein großer Künstler, der das Werben und Schmachten nach unerreichbarem Liebeslohn in elegante Verse kleidete, die allgemeine Bewunderung erregten, war Reinmar von Hagenau. Er wurde zum Lehrmeister des berühmtesten Minnedichters und Sängers deutscher Sprache, Walter von der Vogelweide. Fast sein ganzes Leben lang wanderte er quer durch Deutschland, immer auf der Suche nach einem großzügigen Herrn und einem kultivierten Hof, der den Sänger zu schätzen wusste. Beim Königshof spottete er über die kleinen Fleischportionen. In der reichen Abtei Tegernsee setzten ihm die Mönche gar einmal pures Wasser vor. Das Zisterzienserkloster Dobriluk in der Lausitz erschien ihm fast so schlimm wie eisige Wintersnot. Und der Ruhm tröstete den Dichter nicht über die Beschwerlichkeit seines Daseins. Mehr als 40 Jahre lang sang ich von der Liebe und lehrte, wie man recht leben sollte. Damals wurde ich mit meinen Hörern über dem Singen froh, heute nicht mehr. Mein eigenes Lied gehört nur noch euch. Seht doch, Frau Herzogin, diesen edlen Ritter auf dem herrlichen Schimmel. Ist das nicht der junge Ritter Teuerdank? Er ist es, Hildegard. Teuer Dank mit seinem treuen Knappen Odilo. Er ist dem Aufruf Papst Urbans gefolgt, um das heilige Grab von den Ungläubigen zu befreien? So ist es. Viele andere tapfere Ritter werden zu ihm stoßen. Dann werden sie zusammen mit Kaiser Friedrich die Heiden aus Jerusalem vertreiben. Mit Verlaub, Frau Herzogin, hat der Ritter euch nicht zum Abschied ein Liebesgedicht gewidmet? Was du so alles in Erfahrung bringst, Hildegard. Willst du ein wenig davon hören? Oh, nur allzu gern, hochedle Frau. So, horch. Ohne mein Herz gehe ich fort in das Reich Syrien. Bei euch bleibt es zurück. Das ist sein süßestes Obdach. Oh. Edle Herrin, wie wird der Leib allein leben? Wenn ich euer Herz bei mir zur Gesellschaft habe, werde ich immer viel froher und tapferer sein. Durch euer Herz werde ich ein echter Ritter sein. Oh, ist das schön. Ach, mein Reinhold würde mir nie so etwas schreiben. Aber er ist ja auch nur ein unfreier Bauer und kämpft nicht auf dem Felde. Höchstens auf dem seines Herrn gegen das Unkraut. Dafür umarmt er dich, wenn du dich einsam fühlst. Das ist wahr. Und die gottlosen Heiden trachten nicht nach seinem Leben und auch nicht nach seinem Besitz. Möge Gott, der Herr, meinen tapferen Ritter im Morgenland beschützen. Möge er seinen Namen mit Ruhm bedecken und möge er ihn vor allem wieder heil und gesund zur Burg zurückkehren lassen. Das sei gewiss, so kühn wie Ritter Teuerdank sein Schwert führt. Und möge er mir auch Seide und duftendes Wasser aus der Ferne mitbringen. Ein wenig Geschmeide würde auch mein Gemüt erfreuen. Wir sagten es schon, es gab unter den Rittern viele Arme. Und deshalb genügte auch nicht ein Kreuzzug, sondern es mussten gleich 6 sein. Und im sagenhaften Morgenland, wo angeblich Milch und Honig in Strömen floss, konnten sie, vorausgesetzt sie waren skrupellos genug, zu ungeheuren Besitztümern gelangen. Dem Seelenheil würde es nicht schaden, hatte der Papst doch im Voraus Absolution gewährt. Balduin von Boulogne, einer der beiden Brüder des Gottfried von Bouillon und durch die späte Geburt von Haus aus benachteiligt, mag da als Beispiel dienen. Durch List und Tücke schwang er sich zum Alleinherrscher der wohlhabenden Provinz von Edessa auf, während seine Brüder Jerusalem eroberten, und beerbte schließlich auch noch Gottfried, der nach dem Sturm auf Jerusalem mit den Kräften am Ende war. Balduin ließ sich nach dessen Tod zum König von Jerusalem ausrufen. Seine Rücksichtslosigkeit und Grausamkeit waren legendär. Keine Spur mehr von ritterlichem Verhalten. Es ging nur noch um Besitz und Macht. Die Strafe der ewigen Verdammnis jedenfalls fürchtete Balduin nicht. Hatte der Papst nicht jedem Ritter, der am Kreuzzug gegen die Heiden teilnahm, schon im Voraus die Vergebung aller Sünden versprochen? Eine Art Blankoscheck für jede noch so gemeine Gräueltat. so hatte Balduin auch keine Skrupel, den in der Negev-Wüste jämmerlich in Erdlöchern vor sich hindarbenden Stamm der Azopart auf eine besonders perfide Weise auszurotten. Die ersten gefangenen Azopart ließ er prächtig kleiden und bewirten und schickte sie dann zu ihrem Stamm mit dem Versprechen zurück, dass jeder der Azoparts so nobel von ihm behandelt werden würde. Als dann diese armseligen Menschen aus ihren Maulwurfsbauten krochen und sich dem König von Jerusalem näherten, ließ er sie durch seine Ritter und Knappen gnadenlos niedermachen. Männer, Frauen und Kinder ohne Unterschied. Andere fränkische Ritter trieben es auf ihren Besitztümern so arg, dass die befreiten christlichen Armenier sich schon bald wieder nach ihren seldschukischen Unterdrückern sehnten. Geradezu vorbildlich ritterlich dagegen der muselmanische Saladin, der die christlichen Kreuzritter 1187 aus Jerusalem vertrieb. Bei der Belagerung von Akkon während des dritten Kreuzzuges schickte er dem erkrankten englischen König Richard Löwenherz nicht nur seinen Leibarzt, sondern auch Früchte und Zuckerwerk. Dieser revanchierte sich später mit der Rückgabe eines Gefangenen. Saladin seinerseits entließ einen älteren gefangenen Kreuzritter. Saladins Bruder schien nicht minder ritterlich. Er ließ Richard Löwenherz während der Schlacht zwei ausgeruhte Pferde übergeben. Welch ritterliche Geste! Richard Löwenherz soll sogar mit dem Gedanken gespielt haben, seine Schwester Johanna mit dem Bruder Saladins zu vermählen. Dazu kam es dann aber nicht. Auf seiner Heimreise nach dem verregneten England wurde Richard alsbald wieder mit der rauen Wirklichkeit konfrontiert. Der österreichische und christliche Herzog Leopold nahm ihn auf der Burg Trifels gefangen. Er forderte ein hohes Lösegeld für seine Freilassung und erhielt es. Die spanischen Eroberer gingen 400 Jahre später in Südamerika ähnlich grausam und rücksichtslos wie die Kreuzritter vor. In der linken das Kreuz, in der rechten das Schwert, hieben sie gnadenlos alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellte. Und auch da ging es nicht in erster Linie um die Verbreitung des christlichen Glaubens, sondern fast ausschließlich um Gold und um Macht. Sowohl die Ritter, die im frühen Mittelalter auszogen, um Jerusalem zu erobern, als auch die spanischen Konquistadoren waren im Grunde Abenteurer, die sich aus sehr persönlichen Motiven in Gefahr begaben. Sie hatten die Chance erkannt, mit einem Schlag oder mehreren, wenn man es genau nimmt, reich und mächtig zu werden. Wenn die Kirche dann noch ihren Segen dazu gab, umso besser. Aber es gab auch unter den Kreuzrittern durchaus christliche Handlungsweisen. So schloss sich eine kleine Gruppe französischer Ritter unter Führung Hugos von Payens zusammen, um den Schutz der frommen Pilger gegen Überfälle in der unmittelbaren Nähe Jerusalems sicherzustellen. Nach ihrem Haus, einem Teil des königlichen Palastes auf dem Boden des alten Tempels Salomon, erhielten sie ihren Namen Militia Templi, Tempelorden. Sie lebten nach einer strengen Ordensregel, die Keuschheit, Armut und Gehorsam verlangte und die spezielle Aufgaben zum Schutze der Pilger festlegte. Ihr äußeres Kennzeichen war das Rote Kreuz, das Symbol für den Streiter der Kirche, das die Ritter auf einem weißen Mantel, die übrigen Ordensangehörigen auf einem schwarzen trugen. Allerdings gerieten die Tempelritter durch ihre Brutalität bei der einheimischen Bevölkerung derart in Verruf, dass Saladin viele von ihnen nach der Entscheidungsschlacht bei den Hörnern von Hattin gnadenlos hinrichten ließ. Viele Jahrhunderte später, nach einem blutigen Krieg auf der Krim, wurde die Idee der sozusagen überparteilichen Hilfe für Verwundete wieder aufgegriffen. Das Rote Kreuz, Symbol für diese Hilfe, hat also seinen Ursprung in den Kreuzzügen. Der Deutschritterorden ging 1198 aus einem Hospital in Akkon hervor, das sich die Aufgabe gestellt hatte, vor allem deutsche Pilger zu versorgen. Seine Angehörigen waren vorwiegend deutsche Ritter. Doch ruhmlos war ihre Geschichte im Orient. Schon 43 Jahre nach der Gründung drängten die Templer den deutschen Ritterorden aus den Kreuzfahrerstaaten. Fortan bekämpfte dieser Orden brutal die Westslawen östlich der Elbe, bis er schließlich im späteren Ostpreußen bei der Schlacht von Tannenberg gegen die damals noch heidnischen Polen unterging. Aus bescheidenen Anfängen entwickelten sich die Ritterorden zu den mächtigsten militärischen Organisationen in Palästina. Für das Papsttum und die militanten Kreuzzugsprediger in Europa bedeuteten sie das Ideal des mit der Kirche verbundenen Rittertums. Und sie waren reich, unermesslich reich. Schenkungen der Krone und des hohen Adels mehrten ständig ihren Besitz. Noch heute kennen wir den Malteserorden und die Johanniter, spätestens wenn Unfallopfer in eine Klinik eingeliefert werden müssen. Und noch heute soll es vorkommen, dass sich die beiden Organisationen darüber streiten, wer die Verletzten gewinnträchtig ins Krankenhaus transportieren darf. Wie nun lebten die Ritter, wenn nicht gerade ein Kreuzzug anstand oder sie vom Fürsten zum Kampfe gerufen wurden? Meistens hingen sie dann einfach auf der Burg ihres Fürsten oder ihres Herrn als bessere Schnorrer herum. Nun war nicht jede Burg immer besonders bequem. Die Mauern strahlten Kälte aus, die Wände troffen vor Feuchtigkeit, die Fenster waren nicht verglast, rauchgeschwängerte Luft verschlug den Besuchern schier den Atem. Als Tische dienten roh behobelte, auf Hohlblöcken liegende Holzplatten. Man aß aus Holznäpfen oder irdenen Schalen. Die Menschen schliefen auf Stroh, nackt, in Decken oder Felle gehüllt, meist auf dem Boden, seltener in Bettgestellen. Die spärliche Beleuchtung lieferten Talglichter oder brennende Späne. Eine höchst unbehagliche Welt also. Roh, unbehauen und unhygienisch waren die Behausungen der feinen Herren. Mit dem Luxus und Raffinement des Orient verglichen, eine Welt ohne jegliche zivilisatorische Verfeinerung. Kein Wunder, dass vielen reisenden Rittern in fernen Ländern die Augen aufgingen. Zu Hause im feuchten Abendland aber waren die Burgen für ihre Herren ein Symbol der herausgehobenen Stellung. Dazu gehörte auch der selbstverständliche Anspruch auf Wegezoll. Deshalb wurden die Burgen meist an einem Hügel oder an einem Berg errichtet. Später, im 11. Jahrhundert, als die kriegerischen Handlungen untereinander zunahmen, spezialisierten sich die Baumeister des Mittelalters auf das Errichten von Gipfelburgen. Im 13. Jahrhundert schließlich, als letzte Steigerung, wurden die Spornburgen zur Mode, die, meist uneinnehmbar von den Feinden, auf einem Bergvorsprung errichtet wurden. Dort also lebten die Ritter, die nicht gerade hoch zu Ross die Lande durchstreiften, um sich mit einem anderen Ritter zu messen, und ließen es sich an der Tafel ihres Herrn mehr oder weniger gut ergehen. Der gewöhnliche Ritter oder Knappe, der sich vom Herrenbauern hochgearbeitet hatte, wohnte meist in einem einfachen Steinhaus mit zwei Zimmern, einem allgemeinen Wohn- und Empfangsraum, in dem auch geheizt und gekocht wurde, und einem Schlafgemach für die ganze Familie. Rundherum mögen dann zwar noch ein paar hölzerne Häuschen für das Personal gestanden haben, aber besonders wehrhaft war das Ganze nicht. Und komfortabel eingerichtet schon gar nicht. Zu den beliebtesten Abwechslungen im eintönigen Burgleben gehörte für den Adel die Jagd, besonders die Beizjagd. Diese Form hat sich im Orient bis heute erhalten, wo ein gut ausgebildeter Falke mit Gold aufgewogen wird. Kein Wunder, schon in der Mythologie galt der Falke als göttlich. Ritter und Edelfrauen trugen ihren Lieblingsfalken auf der Faust. Freizeitgestaltung musste durchaus nicht immer blutig sein. Beim sogenannten Federspiel wurde ein an einer Schnur befestigter Balg durch die Luft geschleudert. Der Falke erjagte ihn im blitzschnellen Flug. Auf den Burgen lebten eigene Falkoniere, die sich um das Wohl der kostbaren Vögel kümmerten. Natürlich gab es auch jede Menge schwarzer Schafe unter den Rittern, die einfach keine Lust hatten, sich für nichts und wieder nichts, also für Gott, Ruhm und Ehre, gegenseitig den Schädel einzuschlagen. Sie hielten sich lieber durch Brandschatzung und Raub über Wasser. Raubritter wurden sie folglich genannt und galten schon bald als Schrecken braver Kaufleute. Sie nutzten die Streitigkeiten der Fürsten untereinander, um Beute zu machen. Werner von Rummelstein war so einer, der im Finsteren hauste. Loch heißt bezeichnenderweise seine Burg bis heute. In der Höhlenburg Stein an der Traun lebte ein anderer Raubritter, der sich nicht um den hohen Eid scherte, für das öffentliche Wohl einzutreten. Er hieß Rappold von Faltenberg und war berüchtigt für seine brutalen Überfälle. Er raffte ohne Ausnahme alles zusammen. Keine Beute war ihm zu gering. Er raubte Pferde, er raubte Rinder, er ließ niemandem auch nur einen Pappenstiel. Vor allem das nahe Kloster Baumburg war das Ziel seiner Raubzüge. Mit seinen wüsten Spießgesellen fiel er über die Mönche her und erpresste hohe Lösegelder. Da wurde es dem Papst im fernen Rom schließlich zu bunt und er belegte ihn mit dem Kirchenbann, der schlimmsten Strafe neben der Verhängung der Reichsacht. Dann war ein Ritter vogelfrei, verlor sein Lehen und alle Besitztümer. Ein weiterer Raubritter ist durch einen boshaft deftigen Spruch unsterblich in die Literatur eingegangen. »Sag ihm, er soll mich im Arsche lecken!« schleuderte Götz von Berlichingen aufmüpfig dem kaiserlichen Gesandten entgegen. »Herrin, ist's denn wahr, was ich im großen Saal vernahm? Der edle Ritter Teuerdank soll ein Raubritter geworden sein, vogelfrei und in Acht des Papstes.« »Ach, Hildegard, mein Herz ist schwer wie ein Mühlstein. Bäche von Tränen habe ich vergossen, seit mich die schlimme Kunde erreichte.« »Wie kommt's, dass sich der Ritter wie ein Adler in einem Horst versteckt und friedliche Kaufleute brennt und mordet?« »Der Kampf gegen die wilden Türken und Sarazenen muss seine Sinne verwirrt haben.« »Ach.« »Ein Schwertstreich der gottlosen Heiden traf ihn an der Schläfe und Ritter Teuerdank verfiel in einen tiefen Schlaf, 4 Tage und 4 Nächte lang. Danach fieberte er einen ganzen Monat. Als er wieder genesen, schien ein böser Geist von ihm Besitz genommen zu haben. Er verfluchte mich und die ganze Ritterschaft und schwor, fortan nach eigenen Gesetzen leben zu wollen. Seither haust er im Norden, im tiefsten Sachsenwalde und dreht den Häschern des Kaisers seine lange Nase.« »Dann werden wir den edlen Ritter nie wieder bei Hofe sehen? Seine blitzenden Augen, sein leuchtendes Haar. Werden wir sie auf ewig missen?« »Ach ja, so scheint es, Hildegard. Das Schicksal hat es so gewollt. Aber habt ihr gestern im Turnier den Ritter Roland in seiner prächtigen Rüstung bemerkt?« »Jenen, der euch sein Band auf der Spitze der Lanze in die Loge reichte?« »Eben jener. Eine prachtvolle Gestalt. Er hat bereits den Kreuzfahrereid geleistet und wird mit König Ludwig nach Jerusalem ziehen. In meinem Namen wird er Ruhm und Ehre anhäufen.« »Und kostbare Seide und erlesene Spitzereien mitbringen?« »Schäm dich, Hildegard. Nie wirst du begreifen, dass die besten Dinge eben nicht auf dem Jahrmarkt feilgeboten werden. Geh und richte das Bad.« »Ja, Herrin.« »Aber vergiss nicht, die herrlichen Düfte beizufügen, die mir Ritter Teuerdank aus dem Orient brachte, als sein Geist noch nicht umnachtet war.« Mit den Kreuzzügen rückte eine Vielfalt bisher unbekannter Kulturpflanzen und Früchte in den Gesichtskreis der Europäer. Zitronen, Orangen, Aprikosen, Pfirsiche, Pflaumen, Gurken, Melonen, Mais, Reis, Safran, Artischocken, Sesam, Datteln, Zuckerrohr und noch vieles andere. Es gibt Berichte darüber, mit welcher Verwunderung und Begeisterung sich Kreuzritter während des ersten Kreuzzuges auf das ihnen bis dahin unbekannte Zuckerrohr stürzten. Viele Schilderungen aus den Kreuzfahrerstaaten sind voll des Lobes über die riesigen Gärten mit ihren wohlschmeckenden Früchten. Europa erfuhr davon. Mancher Ritter nahm Samenkörner mit in die Heimat zurück. Doch nicht nur das. Sehr begehrt waren auch orientalische Teppiche, Perlen- und Edelsteinschmuck, Imai-Arbeiten, kunstvolle Erzeugnisse der Glas- und Keramikproduktion. Elfenbeinschnitzereien zählten zu den Kostbarkeiten, für die hohe Preise gezahlt wurden. Das Gleiche galt für Gold- und Silberschmiedearbeiten sowie natürlich für Waffen aus Damaszenerstahl. Jede Ritterburg dürfte spätestens nach dem 4. Kreuzzug zumindest einige orientalische Luxusgegenstände besessen haben. Zu recht unvermittelter Blüte gelangte der Reliquienhandel. Jede bedeutende Kirche dieser Zeit, jedes große Kloster kämpfte um einen Anteil an den im Orient und vor allem in Byzanz geraubten Reliquien. Byzanz, seit 330 Konstantinopel, galt damals als der Inbegriff von Luxus und Weltläufigkeit. Schon seit dem ersten Kreuzzug zeigte der Adel eine Neigung zu exotischer, vor allem an Byzanz orientierter Seidenkleidung. Das wurde von der hohen Geistlichkeit mitunter heftig kritisiert. Der Erzbischof Brun von Köln lehnte die weichen und feinen Kleider, in denen er herangewachsen war, ab und erschien demonstrativ inmitten seiner purpurtragenden Diener und goldglänzenden Vasallen in einfachem Gewand und ländlichen Schafspelzen. Aber an den Fürstenhöfen des hohen Mittelalters zählte modische Kleidung zum Bestandteil des höfischen Lebens. Auf die orientalische folgte die französische Mode. Gewand und Mantel, bei der Frau oft auch das Obergewand, waren nun bodenlang, faltenreich, mit weiten Ärmeln und einer Schleppe versehen, aus kostbaren Stoffen gefertigt und farbig. Es gab zahlreiche und immer neue Spielarten. Obergewand von Mann und Frau gleichen sich später zumindest teilweise einander an. Die Kleider waren enger geschnitten und ließen Formen erkennen. Ritterturniere dagegen verkamen zu harmlosen Volksfesten. Das Rittertum ergab sich im späten Mittelalter nur noch seinen Festlichkeiten und oft mehr als rohen Vergnügungen. Höfisches Leben sieht heute so aus. Trinkt, Herr, trinkt und trinkt! Früher traf man die vornehmen Herren bei den schönen Damen an, heute findet man sie im Wirtshaus. Von früh bis spät sind ihre größten Sorgen, dass ihnen der Wirt, falls der Wein ausgeht, auch ja eine ebenso gute Sorte herbeischafft wie die, die sie so in Hochstimmung versetzt hat. Ihre Minnereden klingen heute so. Ein wahrer Tor, der sich jemals nach einer Frau mehr gesehnt hat als nach gutem Wein. Lug und Trug sind jetzt höfische Art. Und was ist aus den Turnieren von ehedem geworden? Wenn man früher rufen hörte, »Hei, Ritter, sei frohgemut!« So klingt es heute den ganzen Tag. Jage, Ritter, stich und schlag drauf los. Stich diesem die Augen aus, schlag jenem den Fuß ab und einem anderen die Hände. Diesen hänge auf und jenen Reichen nimm gefangen, denn er bringt uns 100 Pfund Lösegeld ein. Ein wenig heldenhaftes und romantisches Bild gibt die spätmittelalterliche Ritterschaft ab. Ein Bild, das noch deutlicher wird dadurch, dass seit dem 14. Jahrhundert die Mehrzahl der Kandidaten nicht mehr wirklich Ritter wurden, sondern lebenslang Knappen blieben. Die Ritterpromotion selbst war zwar nicht so aufwendig, aber man musste dafür kämpfen. Und gerade das tat ein großer Teil der Ritterschaft im 14. und 15. Jahrhundert nur noch selten. Der Teil nämlich, der in Verwaltungsämtern tätig war. Unter ihnen waren häufig Mitglieder sehr reicher Familien, die sich finanziell sehr wohl eine Beförderung zum Ritter hätten leisten können. Sie blieben jedoch Knappen, weil sie keine kühnen Taten auf dem Schlachtfeld verrichtet hatten, und wahrscheinlich waren sie darüber auch nicht sonderlich traurig. Der Idealismus von einst war abgekühlt. Seit dem 14. Jahrhundert regte sich in der Ritterschaft ein viel nüchternerer Geist. Übrig blieb nur noch das Bewusstsein gesellschaftlicher Überlegenheit. Zudem wurden Mitte des 14. Jahrhunderts die ersten Pulvermühlen in Augsburg und Spandau gegründet, das Schießpulver trat seinen Siegeszug an. Hatte schon der Armbrustbolzen den Rüstungspanzer durchschlagen, so bot dieser nun noch weniger Schutz vor der weiterreichenden Bleikugel. Reiterheere hatten sich überlebt, Prunkrüstungen galten als Statussymbol, nicht mehr als wehrhafter Schutz. Ganz anders in Japan, wo die Samurai, die sich Dorfgemeinschaften zum Schutz von Banditen und Piraten leisteten, noch Jahrhunderte später eine wichtige Rolle spielten. Sie ließen sich für ihre Schutzbefohlenen eher in Stücke hauen, als dass sie ihre Pflichten vernachlässigten. Das Wort Beute war ein Fremdwort in ihrem Ehrenkodex, der in der japanischen Mentalität bis heute eine große Rolle spielt. Erst mit dem gewaltsamen Einbruch der westlichen Zivilisation, als Mitte des vergangenen Jahrhunderts ein amerikanisches Kanonenboot die Öffnung des ersten japanischen Hafens erzwang, wurde die Existenz der Samurai überflüssig. Ihre Aufgabe hatte sich erledigt. Ihre Tradition aber überlebte. Die gefürchteten Kamikaze-Flieger des Zweiten Weltkriegs, die sich mit ihren bombenbeladenen Flugzeugen in selbstmörderischer Absicht auf die amerikanischen Kriegsschiffe stürzten, waren nicht auch sie Samurai? Stolze Krieger, die ihr Leben für ein höheres Ziel opferten? Solche Ideale hatte die europäische Ritterschaft auch einmal, bevor sie sich immer mehr auf eine elitäre Gesellschaft reduzierte, die, isoliert von der übrigen Bevölkerung, nur den Kontakt mit ihren Standesgenossen an den großen Höfen suchte. Standesunterschiede blieben stets gewahrt, und es war kein Zufall, wenn das Leben der Bauern durch Arbeit, das Leben der Ritter dagegen eher durch Muße und Vergnügungen geprägt war. Das konnte nicht gut gehen. Die Ritterschaft stellte sich nicht den veränderten Anforderungen des Spätmittelalters. Sie musste untergehen. Eine Institution hatte sich überlebt. Genauso wie zuvor das morsch gewordene Römische Reich dem Ansturm der Goten nicht standhalten konnte, genauso konnte die Ritterschaft den reich gewordenen Städtern nichts mehr entgegensetzen. Sie pochten auf hohl und wertlos gewordene Phrasen, schufen keine neuen Werte. Aber sie haben auf ewig ihren Platz in der Geschichte. Das Wort ritterlich gehört auch heute noch zu den vornehmsten Attributen, die einem Menschen verliehen werden können.